Nachdem ich mich in den letzten 2 Jahren komplett zurückgezogen hatte, sowohl innerlich als auch äußerlich, spüre ich nun eine neue Kraft in mir, die ich bereits verloren glaubte. Ich fühle mich endlich wieder lebendig. In den letzten 2 Jahren wurde ich gefühlsmäßig oft zwischen Hass und Abgeklärtheit hin und her geworfen. Es ist so schlimm, einen Menschen zu hassen, egal was diese Person einem auch angetan haben mag, denn sie selbst interessiert das nicht. Diejenige bekommt davon nichts mit, aber man selbst geht fast daran kaputt. Wie oft lag ich abends in meinem Bett, konnte nicht schlafen, weil ich so voller Hass war und malte mir gedanklich die schlimmsten Strafen für diesen Menschen aus. So ließ ich immer mehr Gift in mein Herz. Und genau dieses Gift war es dann auch, was mich irgendwann versteinern ließ. Ja, genau mich. Die mit den Selbsthilfeprogrammen, die sie auf einmal selbst nicht mehr anwenden konnte. Dieses Thema Hass hatte ich so für mich nämlich noch nicht behandelt. Das Schlimme war dann, dass diese Versteinerung dazu führte, dass ich mich komplett zurückzog. Ich löschte alle Webseiten oder, wie hier, so gut wie alle Einträge und auch im echten Leben ließ ich fast niemanden mehr zu. Deshalb füge ich die alte Selbsthilfereihe auch erneut ein. Ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwas, bestand nur noch aus Verbitterung und Enttäuschung. Enttäuschung über angebliche Freunde, die mich für ihren eigenen Vorteil verraten und verkauft haben, wie man so schön sagt, und eine unschöne Trennung von meinem letzten Partner. Aber auch die längst überfällige Erkenntnis, dass die gewünschte positive Veränderung meiner Mom leider nicht so vonstatten ging, wie ich mir das in Gedanken immer schön geredet hatte. Deshalb habe ich mich vor einem halben Jahr von ihr getrennt. Aber nicht nur von ihr. Auch von anderen Personen habe ich mich verabschiedet. Dass ich so etwas einmal kann, davon hätte ich vor 2 Jahren nicht zu träumen gewagt. Und nun, ich hatte schon gar nicht mal daran geglaubt, ist auf einmal wieder alles anders. Ich fühle mich lebendig, als ob mich jemand aufgeweckt hätte aus meinem Frustdämmerschlaf. Endlich konnte ich wieder weinen um all das und so vieles mehr, was ich erlebt habe. Stundenlang. Da war ich selbst überrascht. Aber endlich, endlich bin ich wieder ich, bin ich wieder wach geworden. Auch wenn das noch eine Menge Arbeit in Form von Aufarbeitung bedeutet, ist es mir doch lieber, als die zurückliegende Zeit zwischen Gefühlen wie Hass, Verachtung und Gefühlskälte weiterzuleben. So habe ich mich, nachdem ich gestern erneut von all meinen Gefühlen regelrecht überflutet wurde, wieder an ein paar Grundsätze erinnert, wie ich so eine Situation für mich selbst verbessern kann. Punkt 1. Akzeptanz. Das bedeutet, ich akzeptiere erst einmal meinen momentanen Ist-Zustand. Völlig gleichgültig, wie der auch immer aussehen mag. Denn etwas schön zu reden, heißt etwas verdrängen zu wollen, was ja trotzdem da ist. Das bringt nichts außer noch mehr Frust. Ich nehme also alle meine Gefühle an. Sie sind ja eh da. Punkt 2. Verwandeln. Obwohl ich eigentlich sehr unsportlich geworden bin und mit Argwohn auf alles gucke, was nach Anstrengung aussieht, mache ich hier mal eine Ausnahme. Schließlich habe ich sehr starke Gefühle in mir und die wollen ja nun auch irgendwo hin. So manch einer kann vielleicht schön malen, ich bin da leider absolut talentfrei. Mehr als ein Strichmännchen kommt nicht dabei heraus. Und auch Schreiben ist für mich nicht immer der gerade passendste Weg. Also habe ich das Naheliegendste genommen und das war dann Auspowern durch körperliche Bewegung. Habe ich das gerade wirklich geschrieben? Habe ich. Naja, denn heftige Gefühle erfordern nun mal auch heftigere Maßnahmen, um sie wieder loszuwerden. Meine Art ist dabei noch immer der Tanz. Da das aber nicht jedem liegt, ist natürlich jede Art von Bewegung okay. Zieh dich einfach zurück, ganz allein nur für dich und dann leg los. Beweg dich, völlig egal wie. Und wenn du Schattenboxen machst und während du das tust, Versuche dich auf das zu konzentrieren, was dich gerade so bewegt. Mit jeder Bewegung lässt du es raus, so gut es eben geht. Wie das Ganze aussieht, muss dich nicht interessieren, denn du bist ja allein. Und hier geht es nur um dich, dein inneres Wohlbefinden. Da ist es wirklich scheißegal und nicht dein Problem, wie das gerade nach außen wirken mag. Klar kenne ich auch die Angst aller, oh Gott, wenn jetzt wer reinkommt. Mit ein bisschen Übung geht diese Angst aber auch etwas in den Hintergrund. Und wenn so gar nichts mehr geht und du gerade am liebsten deinem Chef oder wem anders eine drüber zimmern willst und dich nicht groß bewegen kannst, lass das. Versuche lieber, dich auf deine Atmung zu konzentrieren und wenn du die Luft anhältst. Das kann mitunter so anstrengend sein, dass deine Gedanken erst einmal woanders hingehen. Du kannst auch einfach nur deine Muskeln anspannen, das bringt auch schon etwas. Alles besser, als später noch größeren Ärger zu bekommen. Ich habe es sogar schon geschafft, nur die Bauchmuskeln anzuspannen und dann wieder locker zu lassen. Wenn nicht gerade Hochsommer ist, sieht das nämlich keiner. Oder die Füße, das geht auch. Aber Vorsicht, da bekommt man schnell mal einen Krampf, ich zumindest. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag.